Kapitel 7 Übung D1 Hören Sie die Redemittel. Sprechen Sie die Wendungen nach. Man kann in der Stadt, am Stadtrand, auf dem Land wohnen. Ich suche eine Wohnung oder ein Haus. Wie viele Zimmer hat die Wohnung? Die Wohnung hat ein Wohnzimmer, ein Schlafzimmer, ein Arbeitszimmer, ein Kinderzimmer, eine Küche und ein Bad. Die Wohnung hat 89 Quadratmeter. Was kostet die Wohnung? Die monatliche Miete beträgt 800 Euro ohne Nebenkosten. Die Gesamtkosten betragen 1.000 Euro. Wie ist die Lage? Die Wohnung liegt am Stadtrand. Sie liegt 15 Minuten vom Bahnhof entfernt. Es gibt in der Nähe gute Einkaufsmöglichkeiten. Die Wohnung ist in einer kinderfreundlichen Umgebung. Möchten Sie die Wohnung besichtigen? Gibt es Besonderheiten? Die Wohnung hat einen Garten und einen Balkon. Alle Mieter müssen die Nachtruhe respektieren. Man darf in der Wohnung und im Haus keinen Lärm machen. Kinder dürfen auf dem Spielplatz im Hof spielen. Im Keller oder in der Tiefgarage ist Spielen verboten. Haustüren und Hoftüren muss man von 22 bis 6 Uhr abschließen. Wie komme ich zum Hotel? Gehen Sie geradeaus bis zur Hauptstraße. Dann nach links bis zur zweiten Querstraße. Fahren Sie bis zur Ampel. An der Ampel müssen Sie links abbiegen. Das Hotel ist neben dem Museum.